für die Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasset euch nicht wieder ins Joch der Knechtschaft bannen. Siehe, ich Paulus sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasset, so wird euch Christus nichts helfen. Wiederum bezeuge ich jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er schuldig ist, das ganze Gesetz zu tun. Wenn ihr euch durch das Gesetz rechtfertigen lassen wollet, seid ihr ausgetan von Christus, seid ihr aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geiste durch den Glauben auf die Hoffnung der Gerechtigkeit. In Christus Jesus vermag weder die Beschneidung noch das Gegenteil etwas, sondern der Glaube, der durch Liebe sich auswirkt. Ihr waret im schönen Lauf, wer hat euch gehemmt, dass ihr der Wahrheit nicht folget? Die Lockstimme kommt nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig säuert den ganzen Teig. Ich vertraue zu euch im Herrn, dass ihr keinen anderen Sinn annehmen werdet, euer Verstörer aber wird die Strafe tragen, wer es auch sei. Ich aber, Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann ist es ja vorbei mit dem Ärgernisse des Kreuzes. Verstümmeln sollen sie sich lieber, die euch aufwiegeln. Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, doch ja nicht Freiheit zum offenen Tor des Fleisches, vielmehr dienet einander in der Liebe. Denn das ganze Gesetz geht in ein Wort zusammen, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißet und auffresset, Gebet 8, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geiste, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist aber wieder das Fleisch. Sie sind wieder einander, auf dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist getrieben werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind die Werke des Fleisches, als da sind, Unzucht, Unreinheit, Üppigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Ränke, Spaltung, Absonderung, Neid, Trunkenheit, Fressen und dergleichen, davon ich euch voraussage, wie ich es schon zuvor gesagt habe, dass die solches tun, werden Gottes Reich nicht erben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Milde, Edelmut, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, wider dergleichen ist kein Gesetz. Die aber dem Christus Jesus gehören, haben das Fleisch samt Leidenschaften und Lüsten gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, lasset uns auch im Geist wandeln. Lasset uns nicht eitel werden, nicht herausfordernd, nicht neidisch untereinander.